Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Folge Nummer 8 und wir haben angefangen mit einem Format, das sich konstruktiver Krawall nannte. Wir haben eine ganze Menge davon gemacht, ich glaube 10, 11, 12 Ausgaben über den Podcast. Wir hatten auch ein anderes Intro. Ich verzichte hier auf ein anderes Intro, wie ihr gehört habt. Das ist das gleiche wie immer. Und in den meisten Folgen von Konstruktiver Krawall haben wir ein Buch behandelt von Anna Zimt. In manchen Nächten habe ich einen anderen. Und ich habe das Buch vorher nicht gelesen, aber Jeannie und ich haben da reingeguckt und haben so ein bisschen drüber geguckt und dachten so, okay, das müssen wir behandeln und haben uns dann dieses Format dafür ausgedacht. Und ich sehe das Buch immer noch kritisch, aber ich bin mittlerweile einigen Menschen begegnet, die gesagt haben, sie haben das gelesen und sie stimmen nicht mit allen Dingen überein, aber sie haben da sehr viel Positives auch draus gezogen. Und das erkenne ich durchaus an. Auf der anderen Seite haben Jeannie und ich aber dieses Buch und vor allem auch die Autorin, die das geschrieben hat, ganz schön runtergemacht. Ich glaube, das war sehr gehässig, was wir da teilweise verbreitet haben. Bei berechtigter Kritik an dem Buch und natürlich auch an unserem Podcast ist es trotzdem wichtig, einen gewissen Anstand zu wahren. Und ich, soweit ich mich erinnern kann, haben wir das nicht immer geschafft. Aber ich bin gespannt, wie sich das anhört jetzt so nach so einer Zeit. Und lasst uns mal zusammen reinhören. Herzlich willkommen bei Konstruktiver Krawall, einem Krawall-Ableger des Monokultur-Podcasts. Ich musste das Intro jetzt gerade noch mal reinschneiden, weil ich es eigentlich ganz schön cool finde, dieses Intro. Eigentlich wollten wir eine andere Folge machen, aber wir sind beide ein bisschen krank und hatten irgendwie nicht viel Energie zur Vorbereitung. Also wir waren zwar beide ein bisschen krank, aber da war Corona noch kein Thema. Ich glaube, das war tatsächlich gerade die Zeit, in der von einem neuartigen Virusausbruch in China die Rede war und dieses Corona-Thema erstmal aufgekommen ist, noch längst nicht hier war und unser einer Mitbewohner immer als Witz gemacht hat, wenn jemand gehustet hat, so, hey, du hast Corona. Und ein Jahr später hatten es wir ja alle, außer ich. Aber zu dieser Zeit war es auf jeden Fall kein Corona. Schonungslose Kritik. So was erwarten wir ja auch von euch. Also wenn ihr sagt zu uns, ihr habt ja voll einen Schuss, dann möchten wir das gerne hören. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, was passiert wäre, wenn jemand zu uns gekommen wäre und gesagt hätte, ihr habt ja voll einen Schuss. Also es ist nicht passiert. Natürlich haben wir Kritik bekommen, aber sowas wie eine Schmähkritik haben wir eigentlich nie. Doch, haben wir. Einmal haben wir die bekommen, ganz zu Anfang unseres Podcasts, als wir den offene Beziehungs-Podcast kritisiert haben. Ich glaube übrigens, die sind mittlerweile getrennt. Könnt ihr mal nachgucken. Auf Insta kann man die finden und ich glaube auch in Podcast-Verzeichnissen. Und die Frau von denen, ich erinnere mich gerade nicht mehr an ihren Namen, hat auf unsere Kritik so harsch reagiert, dass sie im Podcast gesagt hat, dass sie froh ist, dass sie unsere Adresse nicht kennt, weil sie sonst hier hinfahren würde und uns irgendwie abmurksen oder so, hat sie gesagt. Abstechen hat sie gesagt. Und das war schon sehr hart. Also das hat auch nichts mehr mit berechtigter Kritik zu tun. Aber mal abgesehen davon haben wir jetzt keine wirklich harte Kritik zum Podcast bekommen. Und ich frage mich, ob in der Zeit mein und Jeannies Ego das überhaupt ausgehalten hätte, wenn wir wirklich harte Kritik bekommen hätten. Also deswegen sind, glaube ich, auch so viele so sehr hinterher nach der großen Liebe, was auch immer die große Liebe so heißen mag, weil sie dann denken, all ihre Probleme werden irgendwie auf magische Weise gelöst. Und so klingt das irgendwie auch in den ersten Seiten des Buches, finde ich. Der Meinung, dass Liebe nicht alles lösen kann, bin ich übrigens immer noch. Und die Kritik an dem Buch finde ich in der Hinsicht völlig berechtigt. Ich frage mich nur, ob das vielleicht auch so ein bisschen selbstironisch geschrieben war von Anna, dieses erste Kapitel, weil das war schon sehr kitschig. Also wir wollten freier sein, deswegen haben wir erstmal ein paar Regeln aufgestellt. Genau, oder so. Ja, hier steht's. Sie wollten nur weiterhin sehr frei sein dürfen in ihren Gedanken, Wünschen und Handlungen. Blabla. Und so sprachen sie über Regeln und Vereinbarungen. Also wenn ich eine Regel habe, dann schränkt das ja per Definition erstmal meine Freiheit ein. Und da sind wir mal wieder beim Grundmissverständnis, das ich und ich glaube auch Jeannie damals so hatten. Eine Regel schränkt natürlich erstmal die Freiheit ein, weil ich darf ja etwas nicht mehr, was ich vielleicht vorher durfte, aber ich mache ja nicht alle Dinge, die ich darf. Ich habe ja auch nicht nur Regeln von außen, sondern auch sowas wie ein Gewissen oder Wünsche. Und die schränken mich auch ein. Und wenn wir uns mal als Beispiel vorstellen, eine Beziehung, die offen ist und keine Regeln hat, dann muss ich mir vielleicht häufiger Gedanken drüber machen, so okay, möchte ich das und das jetzt tun, weil meine Partnerin oder mein Partner vielleicht darunter leidet oder das nicht so cool findet. Auf der anderen Seite aber, wenn man sich gemeinsam hinsetzt und Regeln und Vereinbarungen trifft, können diese Regeln so einen Rahmen bieten, in dem ich mich dann freier bewegen kann. Also in der Hinsicht schränken Regeln nicht unbedingt immer Freiheit ein, sondern ermöglichen manchmal auch eine größere Freiheit. Also das wird immer so dargestellt als so eine romantische Traumvorstellung, aber möchte das überhaupt jemand wirklich? Also für mich wäre das eine Horrorvorstellung, wenn ich auf irgendeinem Konzert wäre und mein Partner oder meine Partnerin geht auf die Bühne und spricht ins Mikro irgendwelche, also was er für Gefühle für mich hat oder sie. Und ich muss dann, im allerschlimmsten Fall muss ich auch noch auf die Bühne gehen. Das wäre für mich also das Allerfurchtbarste, was ich mir vorstellen kann. Das ist wirklich keine schöne Vorstellung. Nee. Ich glaube, schön und furchtbar muss ich nicht gegenseitig ausschließen. Ich erinnere mich gerade an meinen 30. Geburtstag, wo meine damalige Freundin eine Überraschungsparty für mich geschmissen hat und du kommst da in ein Wohnzimmer rein und da stehen irgendwie 40 Leute und du bist total überfordert und denkst so, ach du Scheiße, was ist passiert? Und so ungefähr stelle ich mir die Situation auch vor, aber nach ein paar Sekunden löst sich das und es wird totale Freude und Glückseligkeit und ich kann mir vorstellen, dass Überforderung und Glückseligkeit Gefühle sind, die man beide gleichzeitig spüren kann. Ich erinnere mich daran, dass ich auch öfter mal die Vergangenheit so romantisiert habe. Vor allem habe ich Dinge ausgeblendet, die halt schwierig waren, solange ich noch mit jemandem zusammen war. Das hat auch sowas mit kognitiver Dissonanz zu tun, zu wissen, okay, da gab es zwar was Schwieriges oder schwierige Phasen oder sowas, oder es war mir gar nicht so klar und ich habe eine Zeit lang total gezweifelt und sowas. Oder am Anfang dachte ich, um Gottes Willen wird das was. Aber es ist ja dann was geworden, sozusagen, und deswegen kann das nicht so wichtig gewesen sein. Aber wenn man sich dann trennt, dann wird es vielleicht teilweise andersrum. Also sowas wie, okay, das und das war schon immer doof und in der Beziehung war vielleicht die eine oder andere Sache schön, aber die bewertet man dann auch nicht mehr so über. Also ich habe das Gefühl, die Vergangenheit passt sich automatisch auch so ein bisschen der Gegenwart an. Also man nimmt Dinge aus der Vergangenheit anders wahr, je nachdem, wie die Gegenwart ist. Der Meinung bin ich immer noch. Und ich habe ja auch schon mehrfach erwähnt, dass ich es nicht so fair fand, wie ich im Podcast teilweise oder wir beide im Podcast teilweise über unsere Ex-PartnerInnen hergezogen haben. Weil ich das in der Beziehung natürlich nie gemacht hätte. In der Beziehung war alles Friede, Freude, Eierkuchen, danach war alles Kacke. Und ich versuche das jetzt bei Jeannie nicht zu machen. Natürlich gab es Stellen, die kritisiert werden müssen, das tue ich ja auch hier. Aber es war natürlich nicht alles scheiße, also so soll das gar nicht rüberkommen. Aber in der Beziehung selbst habe ich vieles von dem, was ich jetzt denke, was mir hätte auffallen müssen oder auffallen können, gar nicht gesehen, weil ich es nicht sehen wollte. Ich habe keine Ahnung, was Max' letztes Date für Unterwäsche trug oder in welcher Stellung sie es taten. Das will ich auch nicht wissen. Ich weiß aber, wie die beiden sich kennengelernt haben und wie sie reagiert hat, als sie erfuhr, dass sie nur mit ihm schlafen und eine entspannte Zeit haben darf. Ohne die Option auf mehr, weil es mich gibt, weil es uns gibt, Max und Anna. So, und die Frage ist jetzt, warum darf die das nicht? Erstens mal, natürlich darf sie das. Wir leben in einem freien Land. Sie darf alles, was sie möchte. Und wenn, solange sie niemanden mit einer Axt den Kopf abhaut, keine Ahnung. Aber es ist irgendwie, wer bestimmt das? Überleg mal, wenn du eine Affäre bist oder wenn du jemanden kennenlernst und diese Person sagt dir, okay, du darfst das und das nicht, weil es eine Person, die du gar nicht kennst, beschlossen hat. Das ist ganz schön absurd. Ja. Also erstens mal hat es die Person, die diese andere Person nicht kennt, also in dem Fall Anna, nicht beschlossen, nicht alleine beschlossen, sondern mit Max zusammen. Sonst wäre es ja wieder eine Regel. Und wenn die das zusammen beschlossen haben, dann geht es ja auch von Max aus. Das heißt, du darfst das nicht, ist schon auch begründet. Es ist ja dann eine gemeinsame Entscheidung von dem Paar. Und hier fallen wir auch wieder an eins der Extreme, nämlich bei der Analyse des Wortes dürfen. Dürfen heißt ja nicht nur eine Regel, sowas wie du darfst niemanden töten, sondern dürfen kann ja auch was anderes heißen. Ja, vor allem, du darfst dich nicht verlieben. Also wer kann denn bitte meine Gefühle reglementieren? Also das ist doch total bescheuert. Die zwei unterschiedlichen Bedeutungen werden spätestens dann klar, wenn man den Spieß mal umdreht und sagt, ich darf mich nicht verlieben. Dann ist es nämlich auch keine Regel mehr oder eine Erlaubnis, sondern eher sowas wie eine Erwartung oder ein Wunsch. Und so könnte es in diesem Kontext auch gefasst sein, wenn Max zu seiner Affäre sagt, so, du darfst dich nicht verlieben, dann ist es ja keine Regel, sondern es ist eher sowas wie, es wäre besser, wenn du das tust. Das ist, ja, genau. Dafür weise ich gerne wieder auf den Beitrag von Franklin Vo, der geschrieben hat über Regeln und Grenzen und auch über unsere eigene Folge auf Regeln und Grenzen, weil es sehr grausam sein kann, wenn man Regeln auferlegt und die dann auf einmal Dritte betreffen, die man noch gar nicht kennt und die den Partner desjenigen auch noch gar nicht kennen, die sich aber trotzdem an die Regeln halten müssen. Da verwende ich dieses Beispiel von Franklin Vo aus More Than Two. Und ich verwende dieses Wort grausam, weil ich weiß noch, dass mich dieses Beispiel damals ganz schön bewegt hat, dass es grausam ist, jemanden vor eine Wahl zu stellen, so du musst die Regeln akzeptieren oder du kannst nicht mit mir zusammen sein. Aber was mir erst viel später klar geworden ist, dass die andere Seite nämlich auch grausam ist. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Situation, dass euer Partner oder eure Partnerin eine Affäre hat mit jemandem und ihr habt darüber gar keine Kontrolle. Die einzige Kontrolle, die ihr habt, ist, wenn ihr zum Partner oder zur Partnerin geht und sagt, ich fühle mich damit nicht wohl, ist so, ja, muss dich halt trennen. Das ist genauso grausam. Also im Prinzip sind beide Extreme ähnlich grausam. Nämlich alles zu reglementieren in der Beziehung und eine dritte Person, eine Affäre oder eine andere Partnerin, vor die Wahl zu stellen, du hältst dich dran oder du kannst gehen. Und genauso auf der anderen Seite, gar keine Regeln zu haben und den Partner oder die Partnerin vor diese Wahl zu stellen. Entweder du kommst damit klar, was ich tue, oder du kannst gehen. Und ich denke halt auch echt immer an diese Dritten, die dann da sind und die dem irgendwie so ausgesetzt sind einfach. Also da ist halt ein bestehendes Paar und die haben Regeln aufgestellt und dann kommt man dazu und man ist überhaupt nicht gleichberechtigt. Es ist auch okay, nicht gleichberechtigt zu sein. Ich glaube, ich muss hier mal eine Lanze brechen für hierarchische Polyamorie, weil egalitär ist eine ganz wunderbare Vorstellung, aber sie funktioniert höchst selten im Leben. Wir wägen jegliche menschliche Beziehungen immer gegeneinander ab und wenn wir vor die Wahl gestellt werden würden zwischen verschiedenen FreundInnen, Familienmitgliedern etc., wir würden immer irgendeine Entscheidung treffen und so ist es mit Beziehungen auch. Und es ist nicht aus bösem Willen heraus, sondern teilweise einfach aus praktischen Gründen. Durch die andere Person wird dieses ganze Konstrukt ein anderes Konstrukt. Und das heißt aber auch, dass sich diese Regeln dem ganzen Konstrukt vielleicht anpassen müssen. Also du kannst nicht einfach sagen, du kommst irgendwo rein und du hast diese Regeln akzeptiert und jetzt halte dich daran. Denn wie sich Gefühle entwickeln, kann man ja vorher nie wissen. Und wenn man sagt, okay, ich halte diese Regeln für okay in diesem Moment, dann kann ich sie in zwei Wochen total für bescheuert finden. Da fällt mir ein guter Spruch ein, den ich mal im Arbeitskontext gehört habe. You can't change a team. If you add or remove someone, it's a new team. Und das ist einfach sehr wahr. Zwei Punkte dazu vielleicht. Einerseits ist es natürlich so, dass wenn jemand Neues in ein Team kommt, dass sich das Team dann verändert und alle Dynamiken. Und das ist in der Beziehung auch so. Also außer man hat wirklich nur Sex mit Leuten und trifft sich sonst gar nicht, wird auch eine dritte Person die Beziehung und auch die Dreierkonstellation immer beeinflussen. Aber, und das ist der zweite Punkt, das wird nicht sofort passieren. Das passiert über die Zeit und über die Zeit kann man auch Regeln neu verhandeln. Am Anfang ist das Team, das aus zwei Personen besteht normalerweise, erstmal für sich und hat die Regeln bestimmt, an die sich vielleicht die andere Person halten muss. Wenn ich auf der Arbeit in ein Team komme, dann werfe ich auch nicht erstmal alles um, sondern gucke mir erstmal an, wie das alles läuft und halte mich an deren Regeln, bevor ich darin partizipiere, vielleicht die zu verbessern oder neu aufzustellen. Und über die Zeit aber werde ich vollwertiges Mitglied dieses Teams, auch in einer Beziehung, und kann dann an den Regeln und Grenzen mitschreiben oder sie mitbestimmen. Genau wie du sagst, man ist ja nicht Sklave seiner Gefühle. Man kann ja auch einfach mal sagen, also nicht einfach, manchmal ist es auch schwer, aber man kann ja auch mal sagen, stopp, so, ich denke jetzt nochmal ganz kurz klar drüber nach. Eigentlich ist das alles gar nicht so, wie ich es mir gerade zusammengesponnen habe oder wie mein Gefühl versucht hat, mir zu sagen, wie es ist. Sklave seiner Gefühle sein hört sich so sehr negativ an. Meine Therapeutin hat es mal anders formuliert. Die hat gesagt, wir sind unseren Gefühlen ausgesetzt. Und damit hat sie total recht, weil wir können natürlich lernen, Gefühle zu beeinflussen. Aber die Frage ist, ob wir das überhaupt wollen. Weil Gefühle ist ja das, was uns menschlich macht. Und wir können vielleicht viel eher lernen, Gefühle hinzunehmen, worauf wir sehr viel mehr Einfluss haben, sind natürlich die Aktionen, die aus diesen Gefühlen folgen, die Handlungen. Also wenn ich bei jedem Wutanfall meine Einrichtung zerschlage, dann habe ich vielleicht da nicht so viel Kontrolle über die Aktionen meiner Gefühle, aber im Normalfall habe ich das. Ich habe aber trotzdem ganz lange den Anspruch an mich selbst gehabt, dass ich meine Gefühle unter Kontrolle haben will. Und dass das schiefgehen müsste, hätte mir eigentlich auch klar sein können und war, glaube ich, auch allen Außenstehenden klar. Das ist eine Eigenschaft, die ich total wertschätze, das reflektieren zu können. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die in allen Formen von menschlichen Beziehungen total wichtig ist. Also sich selber so reflektieren zu können und zu sagen, okay, was geht da gerade ab mit mir? Kann ich das gerade oder vertage ich das lieber auf morgen, weil es mir gerade irgendwie nicht so gut geht? Im Gegensatz zum Gefühle kontrollieren ist es sehr gut zu lernen, die eigenen Gefühle zu beobachten und einschätzen zu können. Das schützt aber nicht davor, sie zu haben. Hier ist auch noch was, Anna sagt dann, dass sie gerne Leute im Freundeskreis kennenlernt und begründet es mit, ich bin nun mal so, und das ist mir direkt aufgefallen, dass das eine Begründung für alles ist. Also das ist sowas wie Pech gehabt, ne? Das kann man auch wieder nicht absolut so sagen. Also ich spreche da aus der Erfahrung, dass ich vor vielen Jahren eine Freundin hatte, die ziemlich viel damit begründet hat. Wenn ich irgendwie was an ihr kritisiert habe, irgendwas Banales, zum Beispiel so, ja, warum schmeißt du deine Kleidung immer dahin? Dann hat sie gesagt, ich bin halt so. Und ich glaube tatsächlich, dass es eine Begründung für alles und nichts ist. Also, dass diese Begründung total entwertet, wenn man sie für alles benutzt. Aber auf der anderen Seite, wenn man sie komplett ablehnt, dann lehnt man vielleicht auch sowas wie den Kern des Ichs ab. Also ich kann durchaus sagen, ich bin so, wenn ich mich selber so spüre. Eine Charaktereigenschaft von mir zum Beispiel, dass ich nah am Wasser gebaut bin, kann ein Ich bin so verursachen oder ein Ich bin in diesen Situationen eifersüchtig oder in diesen nicht. Wenn ich mich dann selbst annehmen kann, dann kann ich durchaus auch mit Ich bin so auf was antworten. Aber ich bin nun mal so, heißt, ich setze mich nicht mit mir selber auseinander. Naja, entweder ist es eine Eigenschaft, die ich nicht hinterfragen will, oder eine Eigenschaft, die ich sehr viel hinterfragt habe von mir selbst und darauf gekommen bin, dass es eben eine Eigenschaft von mir ist, die ich nicht ändern kann oder nicht ändern möchte oder die einfach zu meiner Persönlichkeit dazugehört. Also Anna sagt noch, was er machen kann, damit ich zum Beispiel einen Orgasmus bekomme. Das finden beide ja meistens erst etwas später heraus, wenn man noch ein paar Mal miteinander geschlafen hat. Und wir haben dran neben geschrieben. Oder man spricht einfach drüber. Man kann auch einfach direkt, wenn man das erste Mal Sex hat, miteinander sprechen währenddessen. Genau. Ja, schon, was man mag und was man nicht. Kommunikation beim Sex ist natürlich super wichtig und kann es sehr viel vereinfachen. Aber selbst die beste Kommunikation kann keine Erfahrung ausgleichen. Also wenn man mehrfach Sex hatte, dann ist man einfach eingespielter. Selbst wenn man noch so viel beim ersten Mal darüber redet, was man mag und was nicht. Ich mag's, also ich finde es super unangenehm sogar, wenn man überhaupt nicht spricht. Das ist irgendwie eine ganz komische Situation dann. Also gerade, wenn man den Menschen noch nicht so kennt. Also gerade, wenn ich Menschen neu kennenlerne, spreche ich lieber mehr als weniger beim Sex. Das kann man, glaube ich, überhaupt nicht verallgemeinern. Und Jeannie stellt da auf jeden Fall nicht die Mehrheit der Menschen und vor allem nicht die Mehrheit der Frauen dar, weil ich glaube, dass Frauen in dieser Gesellschaft immer noch auch sexuell lernen, zurückstecken zu müssen und lieber weniger zu kommunizieren. Und natürlich wäre es schön, wenn man viel mehr kommuniziert, aber es sollte auch nicht der Druck da sein, so zu sein wie Genie und so viel zu kommunizieren wie Genie. Also es ist einfach nicht realistisch, das direkt am Anfang zu machen. Also seid da nachsichtig mit euch. Ja, und ich glaube, jetzt kommt das nächste Kapitel und das nennt sich unser Beziehungsknicke. Und ich glaube, wir werden sehr viel zu sagen haben, weil ich glaube, sie haben, ich schau mal, wie viele Regeln, ach, sie haben seitenweise Regeln. Seitenweise. Regel 1, Max und ich dürfen immer ein Veto einlegen. Darüber sprechen wir nächstes Mal. Oh ja. Oh ja, darauf bin ich auch schon sehr gespannt, was Genie und ich zu dem Vetorecht sagen. Ich habe da mittlerweile auch eine differenzierte Meinung darüber, aber das hört ihr nächstes Mal bei der nächsten konstruktiven Krawallfolge. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt die nächste reguläre Folge ist. Ich gucke mir das hier auch nicht regelmäßig an. Und es ist tatsächlich bei den meisten Folgen das erste Mal seit 2 Jahren oder seitdem ich diese aufgenommen habe oder seitdem wir diese aufgenommen haben, dass ich sie höre. Diese Folge fand ich erstaunlich gut. Fand ich total klasse, meistens, nicht immer, aber meistens. Und sehr, um dieses ausgelutschte Wort zu nennen, authentisch. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, die nächsten paar krawalligen Folgen anzuhören und hoffe mal, dass wir nicht so über die Stränge schlagen. Aber da dann noch sehr viel darüber rauszufinden, wie ich damals gedacht habe und was sich da jetzt geändert hat und das mit euch zu teilen, das bringt auch mir gerade sehr viel. Also, stay tuned und bis zum nächsten Mal.